Graben wir also zunächst nach den evolutionären Wurzeln der Religion. Wir wählen dafür einen Zugang, der bestens mit jenem harmoniert, für den wir uns bereits in Sachen Schamanismus entschieden haben. Wir begreifen Religion, so mannigfaltig sie sich heute auch darstellen mag, nicht als etwas, das über die Zeiten hinweg als klar definiertes Segment menschlicher Existenz fassbar wäre. Zu behaupten, Religion wäre vor 40.000 oder 9.000 Jahren genauso identifizierbar wie heute, ist ein typischer Fall von Kulturblindheit. Wir verstehen sie vielmehr als Komplex verschiedener Komponenten unterschiedlichsten Alters und Herkunft, als ein typisches Produkt der kumulativen, sich anreichernden kulturellen Evolution. Das Besondere des evolutionären Ansatzes? Er identifiziert das Substrat, aus dem sich die schier unbeschreibliche Fülle religiöser Erscheinungen unserer Tage entwickelt hat, die menschliche Natur. Diese ist das Produkt biologischer Adaptionsprozesse, mittels derer sich unsere Vorfahren im Laufe der Jahrmillionen an die Umwelt angepasst haben. Unsere Evolutionsgeschichte hat unsere Erkenntnissysteme als Reaktion auf Probleme ausgebildet, die unter den Lebensbedingungen unserer Vorfahren immer wiederkehrten, bringt es der Psychologe Pascal Beuer auf den Punkt. Das gilt für alle Tiere, ob Wühlmaus oder Orang-Utan. Sie alle besitzen eine artspezifische Natur. Bei Menschen kommt die kulturelle Evolution hinzu. Sie unterscheidet uns von den anderen Affen. Denn auch diese haben Kultur. Sie erfinden zum Beispiel Werkzeuge. Aber geben sie nicht aktiv weiter, was es so gut wie unmöglich macht, dass kulturelle Erfindungen über Generationen hinweg weiterentwickelt und komplexer werden. Das ist bei Menschen dank Sprache, gemeinsamen Großziehen des Nachwuchses und enormer Kooperationsfähigkeit anders. Die kulturelle Evolution stellt einen Innovationsbeschleuniger dar. Sie ist das Geheimnis unseres Erfolgs. Dank neuer Erfindungen, ihrer Weitergabe und Fortentwicklung haben wir uns von der langsamen, weil mit zufälligen genetischen Mutationen operierenden biologischen Evolution emanzipiert und können schnell und zielgerichtet auf veränderte Umweltbedingungen reagieren. Wir haben das am Beispiel der radikalen Umweltveränderungen zum Mesolithikum gesehen.